HR2 Kultur. Feature. Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 6. Mensch und Klima. Humboldt als früher Pionier der Ökologiebewegung. Feature von Hans Sarkovic. Bevor die verlassene Hütte in Besitz genommen war, töteten die Indianer zwei große Mapanare-Schlangen, die 4 bis 5 Fuß lang waren. Das Tier ist schön, aber sehr giftig. Unterm Bauche weiß, auf dem Rücken braun und rot gefleckt. Für einen Europäer wie Alexander von Humboldt war es nicht ungefährlich, in die tropischen Regenwälder Südamerikas zu reisen. Aber er hatte sich einen Lebenstraum erfüllt. Und so verbrachte der Naturforscher 5 Jahre zwischen 1799 und 1804 in den amerikanischen Kolonien des Königreichs Spanien. Schlangen gehörten zu den Tieren, mit denen die Reisenden jederzeit rechnen mussten. Und so war es auch kein Wunder, dass es nach dem beherzten Eingriff der Indigenen noch weitere Überraschungen in der Hütte gab. Da der innere Raum der Hütte voll Gras war und wir uns auf den Boden lagerten, die Hängematten zu befestigen war unmöglich, so war man die Nacht über nicht unbesorgt. Am Morgen wurde beim Aufheben des Jaguarfelles, worauf einer von unseren Bedienten sich gelagert hatte, eine große Schlange gefunden. Dem Zeugnis der Indianer zufolge nähern diese, wenn sie nicht verfolgt werden, in ihren Bewegungen langsamen Tiere sich dem Menschen, weil sie die Wärme aufsuchen. Wirklich hatte sich an den Ufern des Magdalenenstromes ein solches Tier ins Bett eines unserer Reisegefährten geschlichen und war einen Teil der Nacht über darin geblieben, ohne ihm irgendein Leid zuzufügen. Ich will hier keineswegs die Verteidigung der Nattern und Klapperschlangen übernehmen. Aber dennoch glaube ich behaupten zu können, dass wenn diese giftigen Tiere zum Angriffe so geneigt wären, wie man gewöhnlich glaubt, so würde der Mensch in einigen Teilen von Amerika, zum Beispiel an den Gestaden des Orinoco und in den feuchten Bergen von Choeo, ihrer Überzahl zu widerstehen, nicht vermocht haben. In der Schilderung, die seinem großen amerikanischen Reisewerk entnommen ist, berichtet Humboldt, wie sie am nächsten Tag, nachdem sie die Nacht in der Hütte glücklich überstanden hatten, mit ihrer Pirogue, eine Art Floß, weiter den großen Strömen entlang durch den Urwald fuhren. Nachdem zuvor der Boden unserer Pirogue sorgfältig untersucht war, bestiegen wir dieselbe bei Sonnenaufgang. Der Morgen war frisch und schön. 36 Tage waren wir in einen schmalen und dermaßen beweglichen Kahn eingeschlossen gewesen, dass ein unvorsichtiges Aufstehen vom Sitz, ohne die Ruderer zu erinnern, durch Anlehnen auf der anderen Seite das Gleichgewicht herzustellen, ihn umzuschlagen hingereicht hätte. Die Insektenstiche hatten uns viele Leiden verursacht, aber dem ungesunden Klima hatten wir widerstanden. Die zahlreichen Wasserfälle und Brandungen, welche die Schifffahrt der Flüsse hemmen und dieselben oft gefährlicher als lange Seefahrten machen, hatten wir, ohne umzuschlagen, zurückgelegt. Nach allem, was wir bisher erduldet haben, darf mir wohl, denke ich, vergönnt sein, von dem Vergnügen zu sprechen, welches wir fühlten, nachdem wir nun die Zuflüsse des Amazonenstromes erreicht, die Landenge, welche zwei große Stromsysteme trennt, zurückgelegt und die Zuversicht erhalten hatten, unseren wichtigsten Reisezweck erfüllt zu wissen, der in der astronomischen Bestimmung des Laufes von jenem Arm des Orinoco bestand, welcher sich in den Rio Negro ergießt und dessen Dasein seit einem halben Jahrhunderte wechselweise behauptet und wieder geleugnet ward. In diesen inneren Gegenden des neuen Festlandes gewöhnt man sich beinahe, den Menschen als etwas in der Ordnung der Natur Außerwesentliches zu betrachten. Die Erde ist mit Gewächsen überladen, deren freier Entwicklung kein Hindernis entgegensteht. Eine unermessliche Lage Dammerde bezeugt die ununterbrochene Wirksamkeit organischer Kräfte. Die Krokodile und die Boas sind die Beherrscher der Ströme. Der Jaguar, das Pecari, ein Nabelschwein, der Tapir und die Affen durchziehen ohne Furcht und Gefahr die Wälder, in denen sie wie auf einem altertümlichen Erbgute angesiedelt sind. Dieser Anblick einer belebten Natur, worin der Mensch nichts ist, trägt etwas Befremdliches und Trauriges an sich. In der Reiseszene beschreibt Humboldt, wie er in dieser weitgehend unberührten Landschaft das Verhältnis vom Menschen zur Natur für sich neu bestimmte. Er kam aus einer Welt, wo es selbstverständlich war, dass sich der Mensch die Natur untertan gemacht hatte. Nun erlebte er, dass die Natur auch sehr gut ohne den Menschen auskommen konnte. Er vermutete sogar, dass der Mensch in dieser Ordnung etwas Unnötiges sein könnte. Das war für ihn zunächst befremdlich und machte ihn offenbar auch traurig. Denn Humboldt war davon überzeugt, dass die Natur auf eine besondere Art von Harmonie ausgerichtet sei, sagt Tobias Kraft von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dahinter stand nie eine Theologie, also es gab keinen Glauben an eine höhere Instanz, etwa einen Gott, der für diese Harmonie gesorgt hat, sondern vielmehr eine Art von Gleichgewicht in der Natur selbst. Das ist sicher ein Faktor, also sozusagen eine gedankliche Vorleistung, die eine Prämisse ist für immer noch auch heutiges ökologisches Denken, wenn wir davon sprechen, dass Faktoren dafür sorgen, dass gewisse Prozesse aus dem Ungleichgewicht kommen, etwa weil wir einen zu großen Fischfang vor der Pazifikküste betreiben, dann sind die Probleme, die daraus resultieren, basieren ja auf der Idee, dass hier etwas ins Ungleichgewicht gekommen ist, für das der Faktor Mensch gesorgt hat. Es scheint Humboldt noch während seiner Amerikareise deutlich geworden zu sein, dass der Mensch massiv in die Natur eingreift und dass solche Veränderungen nicht ohne Folgen bleiben können. In seinem Reisetagebuch hielt er im August 1803 fest: Alles ist Wechselwirkung. Diese kurze Notiz ist zu einem geflügelten Wort geworden. Humboldts Denken prägte sie nachhaltig. Den Begriff Ökologie gab es in seiner heutigen Bedeutung noch nicht. Erst der Zoologe Ernst Haeckel lieferte 1866 eine wissenschaftliche Definition, wenn er Ökologie als die Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt bezeichnete. So weit war Humboldt noch nicht, aber wir haben sicherlich die Ansätze, die das gedanklich vorbereiten. Und einen klaren Blick auf die Phänomene der Natur als globale Probleme und globale Phänomene. Es war immer klar, dass man lokale Phänomene und auch überhaupt Kategorien für die Beschreibung etwa einer Geologie eines großen Gebirgszuges nur dann angemessen verstehen kann, wenn man sie in einen weltweiten Kontext setzt. Wenn man auch die Entwicklung etwa des Vorkommens der Natur an der Pazifikküste Südamerikas nur dann verstehen kann, wenn man weltweite Wasserströme mit einbezieht. Das heißt, bei Humboldt war sein Naturverständnis immer der Versuch, ein Weltmodell daraus abzuleiten oder aus einem Weltmodell heraus wiederum das Lokale zu erklären. Also beides in Verhältnis zueinander zu setzen. Zum ersten Mal konsequent umgesetzt hat Humboldt sein Weltmodell, von dem Tobias Kraft spricht, in seinen Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, das in Paris als Buch erschien und später in deutscher Bearbeitung von ihm selbst 1807 in Tübingen bei Cotta. Die deutsche Ausgabe ist Goethe gewidmet, der bereits 1790 seinen Versuch, die Metamorphose der Pflanzen zu erklären, in Gotha veröffentlicht hatte. Goethe war zeitlebens davon überzeugt, dass es eine Urpflanze geben müsse, aus der alle anderen Pflanzenformen hervorgegangen seien. Seine Idee der Urpflanze war gegen das botanische System des schwedischen Naturforschers Carl von Linné gerichtet, der alle damals bekannten Pflanzenarten beschrieben und mit zweiteiligen Namen versehen hatte. Humboldt lehnte das Linnésche System nicht wie Goethe ab, aber für seine globale Sicht war es untauglich, weil Linné jede Pflanze isoliert betrachtete. Oliver Lubrich, der zusammen mit Thomas Nährlich die Berner Ausgabe von Humboldts sämtlichen Schriften 2019 herausbrachte, verweist auf ein schon frühes Interesse des noch jungen Humboldt an Pflanzen. Alexander von Humboldt beschäftigt sich jahrzehntelang mit Pflanzen. Zunächst während seiner Zeit im Bergbau mit unterirdischen Pflanzen. Dann trägt er in einer Reihe von Schriften zur Erforschung einzelner Arten bei. Seine große Leistung auf dem Gebiet der Pflanzenwissenschaft besteht aber darin, nach dem naturgeschichtlichen Paradigma, nach dem System der Klassifikation, nach Carl von Linné, ein neues entwickelt zu haben und damit einen Paradigmenwechsel befördert zu haben, den er mit dem Begriff Pflanzengeographie bezeichnet. Was bedeutet das? Humboldt bemerkt, dass es nicht genügt, einzelne Arten jeweils für sich zu beschreiben, zu dokumentieren, zu bestimmen, sondern sie sind in ihrem Umweltkontext zu erforschen. Humboldt wollte, fügt Thomas Nährlich hinzu, in seiner Geographie der Pflanzen die starre Ordnung Linnés durch ein dynamisches System ergänzen und die Natur verstehen, statt sie in Klassen einzuteilen. Was Humboldt innovativerweise und auch revolutionärerweise als neuen Ansatz hineingebracht hat, ist es, Pflanzen eben nicht isoliert zu betrachten, also Pflanzen und Lebewesen allgemein, sondern in ihren Zusammenhängen, in ihren Verbindungen untereinander einerseits und auch in ihren Zusammenhängen mit den diversen sonstigen Umweltfaktoren, die ihr Leben, ihr Gedeihen, ihr Wachstum an bestimmten Orten bedingen. Also eben gerade nicht kontextblind zu forschen und einzelne Arten zu beschreiben, sondern vor dem Hintergrund gewisser weiterer Naturfaktoren wie Niederschlag, Bodenbeschaffenheit, Klima, Landwirtschaft, Höhe vom Meer aus gesehen oder auch geografische Lage. All das spielt ja eine Rolle, wenn man wissen will, warum wächst eine Pflanze an einem bestimmten Ort. Humboldts Buch, so Nährlich und Lubrich, ist ein epochaler Wendepunkt in der Geschichte der Pflanzenwissenschaft. Zu Beginn seiner Ausführungen gibt Humboldt einen Überblick über die bisherige Systematisierung, benennt die Defizite und kommt schon zum Kern seiner Idee, nämlich die Pflanzen in ihrer globalen Verteilung unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Er denkt schon in Wirkungszusammenhängen, wie später die Ökologen, die sich teilweise auf ihn beriefen. Die Untersuchungen der Naturforscher sind gewöhnlich nur auf Gegenstände beschränkt, welche einen sehr geringen Teil der Pflanzenkunde umfassen. Sie beschäftigen sich fast allein mit der Suche nach neuen Arten, mit der Beschreibung der äußeren Form derselben und mit den Kennzeichen, nach deren Ähnlichkeit sie in Klassen oder Familien vereinigt werden. Dieses physiognomische Studium der organischen Geschöpfe ist unstreitig das wichtigste Fundament aller Naturbeschreibung. Ohne dasselbe können selbst diejenigen Teile der Botanik, welche auf das Wohl der menschlichen Gesellschaft einen mehr unmittelbaren Einfluss zu haben scheinen, wie die Lehre von den Heilkräften der Pflanzen, von ihrer Kultur und ihrem technischen Gebrauch, keine bedeutenden Fortschritte machen. So wünschenswert es demnach aber auch ist, dass viele Botaniker sich ausschließlich diesem weit umfassenden Studium widmen mögen, so sehr auch die natürliche Verkettung der Formen einer philosophischen Behandlung fähig ist, so ist es dennoch nicht minder wichtig, die Geographie der Pflanzen zu bearbeiten. Eine Disziplin, von welcher kaum nur der Name existiert und welche die interessantesten Materialien zur Geschichte unseres Planeten enthält. Die Geographie der Pflanzen betrachtet die Gewächse nach dem Verhältnis ihrer Verteilung in den verschiedenen Klimaten. Fast grenzenlos wie der Gegenstand, den sie behandelt, enthüllt sie unseren Augen die unermessliche Pflanzendecke, welche bald dünner, bald dichter gewebt die allbelebende Natur über den nackten Erdkörper ausgebreitet hat. Humboldt wollte nicht den Eindruck erwecken, er habe alles, was er beschrieb, schon zu Ende gedacht. Deshalb nannte er sein Buch auch »Ideen zu einer Geographie der Pflanzen«. Im weiteren Verlauf seiner Untersuchung stellte er Fragen, die Thomas Nährlich so zusammenfasst. Was führt dazu, dass diese Pflanze dort wachsen kann? Das kann man eben nicht beantworten, wenn man zwar sagen kann, die Pflanze unterscheidet sich in ihrem Blütenstand von anderen Pflanzen oder sowas, aber dann nicht sagen kann, was sind die Bedingungen, die dazu führen, dass an einem bestimmten Ort eine Pflanze gedeiht oder auch, dass sie sich über die Welt verbreitet hat. Also was ist die Wanderung, die Migrationsgeschichte von bestimmten Arten? Warum wachsen ähnliche Pflanzen an ganz unterschiedlichen Punkten der Erde? All das sind Fragen, die Humboldt neu eben gestellt hat zu seiner Zeit. Und das ist dieses Stichwort der Geographie der Pflanzen. Seinem Buch über die Geographie der Pflanzen ist deutlich anzumerken, dass Humboldt sich schon lange mit botanischen Fragen beschäftigte. Besonderen Einfluss auf ihn hatte Karl Ludwig Willdenow, dem Humboldt zum ersten Mal 1788 begegnet war. Sie wurden Freunde und widmeten sich gemeinsam der Botanik. Willdenows Grundriss der Kräuterkunde beeinflusste Humboldt sehr. Bereits 1790 hatte er einen ersten Entwurf einer Geographie der Pflanzen fertiggestellt, den er seinem Freund Georg Forster vorlegte. Forster, der mit James Cook die Welt umsegelt hatte, scheint ihm wertvolle Tipps gegeben zu haben. Bald verfügte Humboldt auch über eigene Erfahrungen in den Tropen und in den gemäßigteren Zonen. Auf seiner Amerikareise sammelte er reiches Material, das direkt in seine Pflanzengeografie einfloss. Ganz anders sind die Pflanzen in der Gegend der Tropenländer verteilt, welche an Neumexiko und Louisiana grenzt. Zwischen dem 17. und 22. Grad nördlicher Breite ist eine kalte, 2000 Meter über den Meeresspiegel erhabene Gebirgsebene dicht mit Eichen und mit einer Tannenart bewachsen, die sich der Kiefer naht. Boden, Klima, Pflanzen, Formen, ja, die ganze Ansicht des Landes nehmen hier einen Charakter an, welcher der gemäßigten Zone anzugehören scheint und den man innerhalb der Wendekreise in gleicher Berghöhe in Südamerika nirgends beobachtet. Die Ursache dieses sonderbaren Phänomens liegt wahrscheinlich größtenteils in der Gestalt des neuen Kontinents, der an Breite übermäßig zunehmend hoch gegen den Nordpol ansteigt, wodurch das Klima kälter wird, als es nach des Landes Lage und Höhe sein sollte. Kanadische Pflanzen sind so auf dem hohen Gebirgsrücken allmählich gegen Süden gewandert. Und nahe am Wendekreis des Krebses sieht man jetzt die feuerspeienden Berge von Mexiko mit denselben Tannen bewachsen, welche den nördlichen Quellen des Chile und Missouri eigen sind. In Europa ist die große Katastrophe, welche durch plötzliches Anschwellen der Binnenwasser erst die Dardanellen und nachher die Säulen des Herkules durchbrochen und das breite Tal des Mittelmeers ausgehöhlt hat, dem Übergang afrikanischer Pflanzen hinderlich gewesen. Nur die wenigen, welche man in Neapel, in Sizilien und in dem südlichen Frankreich findet, sind wahrscheinlich, wie die Affen von Gibraltar, vor diesem Durchbruche eingewandert. Die Kälte der pyrenäischen Gebirgspässe beweist, dass sie unmittelbar von Süden her, aus dem Land der Berber und nicht durch Spanien von Südwesten her gekommen sind. In den folgenden Jahrtausenden hat das länderscheidende, aber für Schifffahrt, gegenseitigen Verkehr und intellektuelle Kultur des Menschengeschlechts so wichtige Mittelmeer diese Einwanderung unmöglich gemacht. Und die südeuropäische Vegetation kontrastiert deshalb mit der von Niederägypten und den nordatlantischen Küsten. Nicht so ist die Pflanzenverteilung zwischen Kanada und der mexikanischen Landenge. Beide Länder haben gleichsam ihre Gewächse gegeneinander ausgetauscht. Und die Hügel, welche das Tal von Tenochtitlan begrenzen, sind fast mit denselben Bäumen bedeckt, welche unter dem 45. Breitengrad nördlich vom Kranichgebirge und dem Salzsee von Timpanogos vegetieren. Humboldts maßgebliche Leistung in der Botanik besteht darin, sagen Oliver Lubrich und Thomas Nährlich, dass er sie in Bewegung gesetzt hat. Er war selbst als Forscher unterwegs, arbeitete also nicht vom Schreibtisch aus und veränderte mit seinen Schriften den Naturbegriff nachhaltig. In seiner Pflanzengeografie löste er sich davon, Gewächse nur in ihrem direkten Umfeld wahrzunehmen und forderte, die gesamte Verbreitung zu erfassen, auch in zusammenhängenden Vegetationsdecken. Es wäre ein interessantes Unternehmen, auf botanischen Spezialkarten die Länderstrecken anzudeuten, welche diese gesellige Verbindung von Gewächsen einer Art auf dem Erdboden einnehmen. Sie würden sich in langen Zügen darstellen, die Unfruchtbarkeit verbreitend alle Kultur um sich her verdrängen und bald als Heiden, bald als unermessliche Grasfluren, Steppen, Savannen, bald als undurchdringliche Waldungen dem Verkehr des Menschengeschlechts fast größere Hindernisse als Berge und Meer entgegenstellen. So beginnt das Heideland an der Nordspitze von Jütland und dehnt sich südlich durch Holstein und Lüneburg bis über den 52. Breitengrad aus. Von da wendet es sich gegen Westen und reicht durch die Granitebenen von Münster und Breda bis an die Küsten des Englischen Ozeans. Seit vielen Jahrhunderten herrschen diese Pflanzen in den nordischen Ländern. Die Industrie der Anwohner, gegen jene Alleinherrschaft ankämpfend, hat ihnen bisher nur wenig Raum abgewonnen. Aber diese neu gefurchten Äcker, diese Eroberungen des Kunstfleißes, die allein Wohltätigen für die Menschheit, bilden Inseln von frischem Grün in der öden Heide. Sie erinnern an jene Oasen, welche den Keim des vegetabilischen Lebens mitten in den toten Sandwüsten Libyens bewahren. Ein Laubmoos, welches den Tropen und den gemäßigten Klimaten gleicheigen ist, bedeckte früher einen beträchtlichen Teil von Deutschland. Die häufigen Torfmoore in den baltischen und westdeutschen Ländern bezeugen, wie weit diese gesellige Pflanze dort einst verbreitet war. Durch Ausrottung der Wälder haben ackerbauende Völker die Nässe des Klimas vermindert, die Sümpfe sind nach und nach abgetrocknet und das Laubmoos, welches den Nomaden des alten Germaniens ganze Länderstrecken unbewohnbar machte, ist durch nutzbare Gewächse verdrängt worden. Auch in der Frage, wie sich die Erdoberfläche geformt haben könnte und wie die Kontinente entstanden sind, glaubte er, durch die Erfassung der geografischen Verbreitung von Pflanzen Antworten finden zu können. Zwar ging er schon davon aus, dass nebeneinander liegende Kontinente sich irgendwann getrennt hatten, aber eine Idee von der später entdeckten Plattentektonik hatte er noch nicht. Um über die ehemalige Verbindung nahegelegener Kontinente zu entscheiden, gründet sich der Geognost, der die Erdoberfläche erforscht, auf die ähnliche Struktur der Küsten, auf die Schichtung und Lagerung ihrer Gebirgsarten, die gleichen Menschen- und Tierrassen, die sie bewohnen, und auf die Untiefen des angrenzenden Meeres. Die Geografie der Pflanzen kann nicht minder wichtige Materialien für diese Art der Untersuchungen liefern. Sie betrachtet die Gewächse, welche Ostasien mit Kalifornien und Mexiko gemein hat. Sie macht es wahrscheinlich, dass sich Südamerika vor der Entwicklung organischer Keime auf dem Erdboden von Afrika getrennt hat und dass beide Kontinente mit ihren östlichen und westlichen Ufern einst gegen den Nordpol hin zusammengehangen haben. Durch sie geleitet kann man in das Dunkel eindringen, welches den frühesten Zustand unseres Planeten einhüllt, um zu entscheiden, ob nach den chaotischen Wasserfluten die trocknende Erdrinde an vielen Orten zugleich mit verschiedenen Pflanzenarten bedeckt worden ist oder ob, nach uralten Mythen vieler Völker, alle vegetabilischen Keime sich zuerst in einer Gegend entwickelt haben, von wo sie auf schwer zu ergründenden Wegen und der Verschiedenheit der Klimate trotzend nach allen Weltgegenden gewandert sind. In seiner Geografie der Pflanzen entwarf Humboldt ein Forschungsprogramm, das über die reine Erfassung von Gewächsen weit hinausging. Man könne, sagt der Berner Humboldt-Herausgeber Thomas Nährlich, ein solches Forschungsprogramm aber nur betreiben, wenn man alle Umweltfaktoren mit einbeziehe. Also im Prinzip schon vorausdeutend einerseits auf das, was später Ernst Haeckel Ökologie genannt hat, Ökosysteme zu erforschen in ihren Zusammenhängen. Und andererseits auch, wenn man Historiografie von Pflanzen betreibt, Geografie betreibt, sich überhaupt für die Veränderung und Veränderlichkeit von Arten, für ihre Wanderung und Ausbreitung, für ihre Geschichte interessiert, dann ist es im Grunde ja nur noch ein Schritt weiter zu denken, dass die Pflanzen selber eine Evolution durchlaufen haben könnten. So weit war Humboldt allerdings noch nicht, als er kurz nach seiner Amerikareise daran ging, Pflanzen in ihrer natürlichen Umwelt zu beschreiben. Noch schien ihm auch Goethes Idee einer Urpflanze im Kopf herumzuspuken. Die Geografie der Pflanzen untersucht, ob man unter den zahllosen Gewächsen der Erde gewisse Urformen entdecken und ob man die spezifische Verschiedenheit als Wirkung der Ausartung und als Abweichung von einem Prototypus betrachten kann. Sie löst das wichtige und oft bestrittene Problem, ob es Pflanzen gibt, die allen Klimaten, allen Höhen und allen Erdstrichen eigen sind. Wenn ich es wagen dürfte, allgemeine Folgerungen aus dem zu ziehen, was ich selbst in einem geringen Teil beider Hemisphären beobachtet habe, so sollte ich vermuten, dass einige blütenlose, kryptogamische Pflanzen die einzigen sind, welche die Natur überall hervorbringt. Sie wachsen unter allen Breiten, in Europa wie unter dem Äquator, auf dem Rücken hoher Gebirge wie an den Meeresküsten, überall, wo sie Schatten und Feuchtigkeit finden. Um über das große Problem von der Wanderung der Vegetabilien zu entscheiden, steigt die Geographie der Pflanzen in das Innere der Erde hinab, um dort die Denkmäler der Vorzeit zu befragen, als versteintes Holz, Gewächsabdrücke, Torflagen, Steinkohlen, Flöze und Dammerde, welche die Grabstätte der ersten Vegetation unseres Planeten sind. Betroffen findet sie südindische Früchte, Palmenstämme, baumartige Farnkräuter, Pisangblätter und den Bambus der Tropenländer in den Erdschichten des kalten Nordens. Sie untersucht, ob diese Pflanzen heißer Klimate wie Elefantenzähne, Tapir, Krokodil- und Opossumgerippe, die man neuerdings in Europa entdeckt hat, zur Zeit allgemeiner Wasserbedeckungen durch die Gewalt der Meeresströme vom Äquator her in die gemäßigten Zonen angeschwemmt worden sind, oder ob einst diese nördlichen Klimate selbst Pisangbüsche und Elefanten, Krokodile und baumartiges Bambusschilf erzeugten. Vielleicht sind große Veränderungen der Klimate möglich, ohne zu einer gewaltsamen Bewegung der Erdachse und zu Perturbationen, also Störungen, seine Zuflucht zu nehmen, welche der gegenwärtige Zustand der physikalischen Astronomie wenig wahrscheinlich macht. Die Veränderungen, welche man seit Jahrhunderten in der Lichtstärke mehrerer Gestirne beobachtet hat, begünstigen die Vermutung, dass dasjenige, welches das Zentrum unseres Systems ausmacht, ähnlichen Modifikationen von Zeit zu Zeit unterworfen ist. Sollte eine vermehrte Intensität der Sonnenstrahlen einst Tropenwärme über die dem Nordpol nahen Länder verbreitet haben? Sind diese Veränderungen, welche die Tropenregionen veröden und Lappland den am Äquator lebenden Pflanzen, den Elefanten und Krokodilen bewohnbar machen würden, periodisch? Oder sind sie Wirkungen vorübergehender Perturbationen unseres Planetensystems? Alle diese Untersuchungen knüpfen die Geographie der Pflanzen an die Geognosie an. Lichtverbreitend über die Urgeschichte der Erde bietet sie der Fantasie des Menschen ein weites und fast noch unbearbeitetes Feld. Wenn Humboldt die Entwicklung der Pflanzen über einen längeren Zeitraum reflektierte, kam er zwangsläufig zu der Frage, ob es periodisch, das heißt in regelmäßigen Abständen, zu gravierenden Veränderungen des Weltklimas gekommen sei. Noch stellte er sich nicht die Frage, inwieweit der Mensch zu den Klimaveränderungen beiträgt. Trotzdem spielt der Mensch in seiner Pflanzengeographie eine wichtige Rolle. Indizien dafür hatte er bereits in Amerika gesammelt. Später kamen noch weitere Beobachtungen in Russland hinzu. Der Begriff Wilde, den Humboldt für die indigene Bevölkerung verwendete, war damals gebräuchlich. Selbst ein Forscher wie Humboldt, der an die Einheit des Menschengeschlechts glaubte, war nicht gefeit davor, solche Bezeichnungen leichtfertig zu verwenden. Wenn Humboldt von Menschenrassen schrieb, dann war das für ihn ein biologischer Begriff, der keinerlei Wertung enthielt. Die Pflanzen, welche den Tieren in Hinsicht auf Reizempfänglichkeit der Organe und auf die Natur reizender Potenzen so nahe verwandt sind, unterscheiden sich von den Tieren wesentlich durch die Epoche ihrer Wanderungen. Diese, wenig beweglich in der frühen Kindheit, verlassen ihre Heimat erst, wenn sie herangewachsen sind. Jene, an den Boden gewurzelt nach ihrer Entwicklung, stellen ihre Reisen noch im Samenkorn, gleichsam im Ei an, welches durch Federkronen, Luftbälge, Flügelansätze und elastische Ketten auf Luft- und Wasserreisen geschickt wird. Herbstwinde, Meeresströme und Vögel begünstigen diese Wanderungen. Aber ihr Einfluss, so groß er auch ist, verschwindet gegen den, welchen der Mensch auf die Verbreitung der Gewächse auf dem Erdboden ausübt. Wenn der Nomade, sei er durch die nachziehende Menge an einen Meeresarm gedrängt, sei er durch andere unüberwindbare Naturhindernisse gezwungen, endlich sein irrendes Leben aufgibt, so beginnt er sogleich, einige zur Nahrung und Kleidung nützliche Tiere und Pflanzen um sich zu versammeln. Das sind die ersten Spuren des Ackerbaues. In jener waldreichen Flusswelt zwischen dem Orinoco und dem Marañón hindert der üppige Pflanzenwuchs den Wilden, sich ausschließlich von der Jagd zu nähren. die Tiefe und Schnelligkeit der Ströme, Überschwemmungen, Blutgier der Krokodile und Tigerschlangen machen den Fischfang oft ebenso fruchtlos wie beschwerlich. Die Natur zwingt hier den Menschen zum Pflanzenbau. So modifizieren Klima und Boden mehr noch als die Abstammung, die Lage und die Sitten des Wilden. Sie bestimmen den Unterschied zwischen den beduinischen Hirtenvölkern und den prähistorischen Bewohnern der altgriechischen Eichenwälder, zwischen diesen und den jagdliebenden Nomaden am Mississippi. Einen breiten Raum in Humboldts Pflanzengeographie nehmen die Nutzpflanzen ein, die der Mensch kultivierte. Er setzte die Wanderungsbewegungen bestimmter Bevölkerungsgruppen in eine direkte Beziehung zu ihrer Ausbreitung. Damit brachte er Mensch und Natur so eng zusammen, dass die symbiotische Beziehung deutlich wurde. Die Pflanze war aus ihrer natürlichen Umgebung in die unmittelbare Nähe des Menschen gerückt. Eine Entwicklung, die er nicht nur positiv sah, weil dadurch einheimische Arten verdrängt wurden. Zwar kannte Humboldt den Begriff invasive Arten noch nicht, aber das Phänomen hatte er in seiner Pflanzengeographie schon kurz beschrieben. Einige Pflanzen, welche der Gegenstand des Acker- und Gartenbaues sind, haben seit den fernsten Jahrhunderten das wandernde Menschengeschlecht von einem Erdstrich zu dem anderen begleitet. So folgte in Europa die Weinrebe den Griechen, das Korn den Römern, Baumwolle den Arabern. Im neueren Kontinent haben die Tolteken aus unbekannten nordischen Ländern über den Chilastrom einbrechend den Mais über Mexiko und über die südlichen Gegenden verbreitet. Kartoffeln und Kinsa findet man überall, wo die Gebirgsbewohner des alten Cundinamarca durchgezogen sind. Die Wanderungen dieser essbaren Pflanzen sind gewiss, aber ihr erstes und ursprüngliches Vaterland bleibt uns ein ebenso rätselhaftes Problem als das Vaterland der verschiedenen Menschenrassen, die wir schon in den frühesten Epochen fast über den ganzen Erdboden verbreitet finden. Südlich und östlich vom Kaspischen Meer, am Ufer des Oxus und in den Tälern von Kurdistan, dessen Berge mit ewigem Schnee bedeckt sind, findet man ganze Gebüsche von Zitronen, Granat, Birnen und Kirschbäumen. Alle Obstarten, welche unsere Gärten zieren, scheinen dort wild zu wachsen. Ich sage scheinen, denn ob dies ihr ursprüngliches Vaterland sei oder ob sie dort einst gepflegt, später verwildert sind, bleibt umso ungewisser, als uralt die Kultur des Menschengeschlechts. Und daher auch der Gartenbau in diesen Gegenden ist. Doch lehrt die Geschichte wenigstens, dass jene fruchtbaren Gefilde zwischen dem Euphrat und Indus, zwischen dem Kaspischen Meer und dem Persischen Meerbusen, Europa die kostbarsten vegetabilischen Produkte geliefert haben. Persien hat uns den Nussbaum und die Pfirsiche, Armenien die Aprikose, Kleinasien den süßen Kirschbaum und die Kastanie, Syrien die Feige, die Granate, den Öl- und Maulbeerbaum geschenkt. Die Weinrebe, welche wir jetzt kultivieren, scheint Europa fremd zu sein. Sie wächst wild an den Küsten des Kaspischen Meeres, in Armenien und Karamanien. Von Asien wanderte sie nach Griechenland, von Griechenland nach Sizilien. Phöniker brachten den Weinstock nach dem südlichen Frankreich, Römer pflanzten ihn an die Ufer des Rheins und der Donau. Indem der Ackerbau die Herrschaft fremder, eingewanderter Pflanzen über die Einheimischen begründet, werden diese nach und nach auf einen engen Raum zusammengedrängt. So macht die Kultur den Anblick des europäischen Bodens einförmig. Und diese Einförmigkeit ist den Wünschen des Landschaftsmalers wie denen des im Freien forschenden Botanikers gleich entgegen. Zum Glück für beide ist aber dies scheinbare Übel nur auf einen kleinen Teil der gemäßigten Zone beschränkt. Wir kennen nicht die Heimat der Cerealien, des Weizens, der Gerste, des Hafers und des Roggens. Diese letzte Grasart scheint noch nicht einmal von den Römern kultiviert worden zu sein. Zwar suchen altgriechische Mythen den Ursprung des Weizen in den Fluren von Sizilien, zwar haben Reisende behauptet, die Gerste in Nordasien, den Spelz in Persien und den Roggen in Kreta wild wachsend entdeckt zu haben. Aber diese Tatsachen bedürfen einer genaueren Untersuchung. Es ist so leicht, einheimische Pflanzen mit Fremden zu verwechseln, die der Pflege und Herrschaft des Menschen entflohen, verwildernd ihre alte Freiheit in den Wäldern wiederfinden. Bevor Humboldt in seinem Buch zu den detailreichen Schilderungen von Pflanzen in ihren jeweiligen klimatischen Zonen und einer ausführlichen Beschreibung seiner Messungen kam, deutete er mit wenigen Worten an, wohin sich ein Forschungsprogramm, von dem er nur Grundzüge oder Ideen formuliert hatte, weiterentwickeln könnte. Dabei vermutete er, dass Naturveränderungen erhebliche Einflüsse auf, wie er es nannte, menschliche Begebenheiten haben könnten. Durch diese und ähnliche Untersuchungen verbreitet die Geographie der Pflanzen Licht über den Ursprung des Ackerbaus, dessen Objekte so verschieden sind wie die Abstammung der Völker, wie ihr Kunstfleiß und das Klima, unter welchem sie wohnen. In das Gebiet dieser Wissenschaft gehören Betrachtungen über den Einfluss dieser mehr oder weniger reizenden Nahrung auf die Energie des Charakters, Betrachtungen über lange Seefahrten und Kriege, durch welche ferne Nationen vegetabilische Produkte sich zu verschaffen oder zu verbreiten suchen. So greifen die Pflanzen gleichsam in die moralische und politische Geschichte des Menschen ein. Denn wenn Geschichte der Naturobjekte freilich nur als Naturbeschreibung gedacht werden kann, so nehmen, entgegen dem Ausspruch eines tiefsinnigen Denkers, selbst Naturveränderungen einen echt historischen Charakter an, wenn sie Einfluss auf menschliche Begebenheiten haben. Alle diese Verhältnisse sind unstreitig für sich schon ausreichend, um den weiten Umfang der Disziplin zu schildern, welche wir mit dem nicht ganz passenden Namen einer Pflanzengeographie belegen. Aber der Mensch, der Gefühl für die Schönheit der Natur hat, freut sich, darin zugleich auch die Lösung mancher moralischen und ästhetischen Probleme zu finden. Seinem Buch über die Geographie der Pflanzen hatte Humboldt eine großformatige Grafik beigegeben, die schnell berühmt und oft nachgedruckt wurde. Ursprünglich war, wie einem Brief Wilhelm von Humboldts an Goethe zu entnehmen ist, das Buch nur als Kommentar zu dem Bild gedacht. Dann wuchs es sich zu einem stattlichen Band aus, von dem Wilhelm behauptete: Im Gebiete der Erfahrung hat man schwerlich je eine größere Arbeit unternommen. Oliver Lubrich erläutert, was auf dem Bild zu sehen ist, in dessen Mittelpunkt der von Humboldt bestiegene Chimborazo steht. Er galt damals als der höchste Berg der Welt. Alexander von Humboldts wahrscheinlich berühmteste Grafik ist das Naturgemälde der Anden, das Tableau Physique des Andes, in dem er seine Pflanzengeographie zur Darstellung bringt. Das ist eine Bildtafel, die seine Géographie des Plantes ergänzt. Er hat die erste Zeichnung dazu 1803 noch in Südamerika in Guayaquil angefertigt. Sie befindet sich heute im Nationalmuseum in Bogota. Humboldt macht hier Folgendes. Er stellt die Anden einerseits abstrahiert zwar, aber noch malerisch dar, indem er das Gebirge und die verschiedenen Vegetationsgürtel farbig wiedergibt. Aber er tut andererseits etwas sehr Innovatives. Er verwandelt den Chimborazo in eine Profilfläche. Er stellt den Berg in Form eines Querschnitts dar, als weiße Fläche, die er mit den Namen von Pflanzen füllt, die in der entsprechenden Höhe gedeihen. Was ist daran innovativ? Zum einen, dass Humboldt hier eine konventionell malerisch-perspektivisch bildliche Darstellung verbindet mit einer abstrakt-diagrammatischen. Der Berg ist zugleich Gemälde und Diagramm. Zum anderen, dass es ihm gelingt, die Komplexität des andinen Ökosystems auf einen Blick fassbar zu machen, die Höhenstufen, die Schneegrenze, die Vegetationsgürtel und zugleich aber mit einer schier endlosen Fülle von Einzeldaten zu füllen. Es sind diverse Pflanzennamen in die Querschnittsfläche eingetragen, die zugleich wiederum den Eindruck von Schraffur erzeugen. An den Rand seiner Darstellung hat Humboldt in 20 Skalen diverse Messergebnisse eingetragen, die das Ökosystem dieses Gebirgsraumes der Anden nun noch zusätzlich verständlich machen. Die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit, sogar cyanometrische Beobachtungen vom Himmelsblau, die Frage, welche Tiere dort leben, wie der Mensch eingegriffen hat in Form von Landwirtschaft, in der zum Teil auch Sklaven eingesetzt werden und so weiter und so fort. All diese Informationen finden sich in Skalen am Rand. So dass man, wenn man sich dafür interessiert, in welcher Höhe, in welchem Umfeld eine gegebene Art gedeiht, am Rand die entsprechenden Informationen findet. Die Bedeutung von Humboldts Arbeiten zur Pflanzengeographie reichte schon zu seinen Lebzeiten weit über den Kreis der Biologen hinaus. So nahmen seine Reiseberichte und seine naturkundlichen Studien eine politische Dimension im Befreiungskampf gegen die spanische Kolonialmacht ein. Andrea Wulff schreibt in ihrer Humboldt-Biografie: Der Kampf wurde auch von Humboldts Schriften gestärkt. Von seiner Kritik am Kolonialismus und der Sklaverei bis zur Schilderung der majestätischen Landschaften Südamerikas. Es schien fast so, als begriffen die Kolonisten erst durch seine Beschreibung der Landschaften, Pflanzen und Menschen, wie einzigartig und herrlich ihr Kontinent war. Humboldts Bücher und Ideen trugen so zur Befreiung der spanischen Kolonien bei. 1809, zwei Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung in Deutschland, wurden Humboldts Ideen zu einer Geographie der Pflanzen ins Spanische übersetzt und in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht, die in Bogotá von Francisco José de Caldas gegründet worden war, einem der Naturforscher, die Humboldt von seiner Expedition in den Anden kannte. Bis zum heutigen Tag ist Humboldts Name in Lateinamerika bekannter als in großen Teilen Europas oder der Vereinigten Staaten. Spannend ist die Frage, welche Bedeutung Humboldts Schriften und besonders seine Pflanzengeographie für Charles Darwin hatten. Der britische Naturforscher war 5 Jahre auf der Beagle um die Welt gereist und hatte selbst Erfahrungen sammeln können. Fast verzweifelt hatte er nach der Lektüre von Humboldts Reiseberichten gefragt, was denn für ihn noch übrig bleibe. Humboldt habe ja alles schon großartig beschrieben. Darwin schätzte Humboldt sehr, das galt auch umgekehrt. Humboldt bezog sich zum Beispiel in seinem Werk über Zentralasien ausdrücklich auf Darwin. Beide Forscher blieben in Kontakt. Darwins bahnbrechendes Buch über die Entstehung der Arten erschien 1 Jahr vor Humboldts Tod. Und darin finden sich, gerade wenn es um die Anpassung der Arten an ihren jeweiligen Lebensraum geht, Parallelen zu den Ideen Humboldts. Aber, so Oliver Lubrich? Humboldt war sicherlich kein Evolutionstheoretiker. Das ist eine der Erkenntnisse, die er nicht fassen konnte, ähnlich wie die Plattentektonik. Aber es gibt gewisse sozusagen vorbereitende Bewegungen bei Humboldt. Zum Beispiel überhaupt die Temporalisierung des Wissens weg von der statischen Naturgeschichte hin zu der Fragestellung, wie sich die Arten über die Erde verbreiten. Humboldt geht es um eine Geschichte der Pflanzen, um eine Historisierung der Bewegungen von Pflanzen und auch Tieren über die Erde. Und wenn man diese Historisierung, diese Temporalisierung von Naturwissenschaft noch weiterdenkt, in eine weitere Perspektive bringt, dann gelangt man zur Evolution. Thomas Nährlich glaubt, dass Humboldt schon Beobachtungen gemacht hatte, die in diese Richtungen gingen. Er hat sich gefragt, warum sind Tiger in Sibirien, warum haben die ein weißes Fell zum Beispiel? Also er hat gewisse Anpassungsprozesse an Umweltbedingungen durchaus beobachtet oder eben sich gefragt, in einer unwirtlichen Landschaft, in der Höhe zum Beispiel, im Schnee und so weiter, was für Lebewesen können dort noch überleben, wachsen? Also er hat gewisse Grundbeobachtungen, Grundlagenforschung schon gemacht, die Darwin dann eben stark rezipiert hat. Aber zum Beispiel die sexuelle Selektion, solche Dinge, die hat er noch nicht in der Weise beschrieben, wie Darwin sie dann später in seiner Theorie zusammengefasst hat. Humboldt liefert in seiner Pflanzengeographie nicht nur eine Bestimmung von Pflanzen in ihrem natürlichen Umfeld, sondern er geht weit darüber hinaus. Er wolle, so schrieb er, alles umfassen, was als veränderlich durch die Höhe des Standortes betrachtet werden kann. Das setzte eine Fülle von Messungen voraus, die er ausführlich wiedergab. Er wollte damit unter anderem dokumentieren, wie sich der Pflanzenbewuchs mit zunehmender Höhe änderte. 10 Jahre später, 1817, fügte er diesen Messungen einen neuen Begriff hinzu, den der Isotherme. Der Klimatologe Stefan Brönnimann erläutert, worum es sich dabei handelt. Brönnimann hat an der Berner Humboldt-Ausgabe mitgearbeitet. Isotherme, das sind Linien gleicher Wärme auf einer Karte. Es ist eine Darstellung, die wir heute von Wetterkarten zum Beispiel gewohnt sind, auf der wir Linien sehen, welche unterschiedliche Temperatur oder unterschiedlichen Luftdruck oder unterschiedliche Niederschlagsverhältnisse darstellen. Diese Art der Darstellung war nicht ganz neu, die wurde schon verwendet vor Humboldt, aber noch nie im Bereich der Klimatologie. Humboldt erkannte das Potenzial dieser Darstellungsart, verwendete sie für die Klimatologie zuerst noch sehr skizzenhaft. Seine erste Darstellung ist ein Entwurf gewissermaßen, aber er erkannte schon das Potenzial, sagte auch irgendwo darüber, das werde eine seiner Hauptbeiträge sein. Und diese Darstellungsweise eignet sich natürlich hervorragend für seine ökologischen und klimatologischen Fragestellungen. Humboldt ist interessiert an Grenzen, zum Beispiel Schneegrenze, Waldgrenze, das sind ja linienförmige Strukturen. Er ist interessiert daran, Zonen einzuteilen und mit Linien macht man Zonen, horizontal oder vertikal, das ist ein hervorragendes Instrument. Neben seinen Messungen wandte sich Humboldt auch Naturphänomenen zu. So beschäftigte ihn die Frage, warum die Stärke des Schalls nachts zunimmt. Am 13. März 1830 hielt er darüber einen Vortrag in der Pariser Akademie der Wissenschaften, der noch im selben Jahr in den Annalen der Physik gedruckt wurde. Offenbar überzeugten seine Ausführungen so, dass der Effekt nach ihm benannt wurde. Stefan Brönnimann? Der Humboldt-Effekt ist die Tatsache, die eigentlich schon vor Humboldt bekannt war, dass Geräusche in der Nacht lauter sind als tagsüber. Humboldt ist das aufgefallen am Orinoco im Urwald. Die Geräusche der Wasserfälle, des Wassers, die waren in der Nacht viel lauter als tagsüber. Und Humboldt war der Erste, der das erklärt hat. Seiner Ansicht nach, und das ist die Erklärung, die wir auch heute noch für zutreffend halten, hat das zu tun, er nannte das die Homogenität der Luft, also kalte Luft in der Nacht hat weniger Turbulenzen. An diesen Turbulenzen werden Schallwellen gestreut, so hat er es nicht formuliert, aber so würden wir es heute formulieren. Und das bewirkt, dass die Schallausbreitung in der Nacht eben ungehinderter ist als tagsüber. Wenn Humboldt das Verhältnis des Menschen zur belebten und unbelebten Natur in vielfältiger Weise untersuchte, dann konnte es nicht ausbleiben, dass er auch auf Eingriffe stieß, die sich negativ auf das Klima auswirkten. Das nimmt keinen breiten Raum in seinen Büchern ein, aber Beobachtungen dieser Art tauchen an verschiedenen Stellen auf. Tobias Kraft von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften spricht davon, dass sie für Humboldt auch ein philosophisches Problem darstellten. Weil das Gleichgewicht, bei Humboldt wäre es das Gleichgewicht der Kräfte, außer Kraft gesetzt worden ist. Das ist der eine Faktor. Der andere ist, dass Humboldt in seinem Zentralasienwerk tatsächlich sehr explizit Passagen hat, in denen er darauf hinweist, dass der systematische Abbau etwa von Waldgebieten dafür gesorgt hat, dass ein lokales Klima und eine lokale Geologie, also die Zusammensetzung des Bodens, der entsprechenden Pflanzendecke, aber auch der Wasserressourcen vor Ort und dem damit verbundenen Klima, aus dem Gleichgewicht gekommen ist und eigentlich zu einer Zerstörung führt, die ganz wesentlich durch den Menschen produziert wird. Und Humboldt geht sogar so weit, von Gasen zu sprechen, die durch die menschlichen Ansiedlungen in die Luft gebracht werden, die das Naturgleichgewicht zerstören und die einen Einfluss haben auf das Wirken und auf die Entwicklung der Natur. Humboldt nennt das noch nicht Ökologie, weil es den Begriff zu der Zeit noch nicht gibt. Schon in seinem amerikanischen Reisebericht gab es mehrere Passagen, in denen Humboldt massive Eingriffe in die Natur beschrieb. Aber er klagte das Zerstören von natürlichen Ressourcen nicht prinzipiell an, sagt der Berner Paläogeoökologe Heinz Veit. Er hat es immer wieder beschrieben und vielleicht sein bekanntestes Beispiel war der Valencia-See in Venezuela, wo er ja festgestellt hat oder sich erzählt lassen hat von der Bevölkerung, wie der Seespiegel sich veränderte in den letzten Jahren, abgesenkt wurde und er sich dann dafür interessiert hat, warum das so war. War das Klimawandel? Auch dafür hat er sich schon interessiert oder war das menschlicher Einfluss? Und er hat dann durch die Interviews herausgefunden, dass parallel zu dem Seespiegelabsenkung der letzten Jahre zu seiner Zeit entsprechende Entwaldungsmaßnahmen im Einzugsgebiet stattgefunden hatten und er hat dann sehr schlüssig eigentlich daraus gefolgert, dass durch die Entwaldungsmaßnahmen Änderungen im Wasserhaushalt, im Abflussregime stattgefunden haben und damit die Seespiegelabsenkung einherging. An mehreren Orten in Amerika hatte Humboldt ähnliche Beobachtungen gemacht. Zerstört man die Wälder, wie die europäischen Siedler es allerorten in Amerika mit unvorsichtiger Hast tun, so versiegen die Quellen oder nehmen doch stark ab. Flussbetten liegen einen Teil des Jahres über trocken und werden zu Strömen, so oft im Gebirge starker Regen fällt. Da mit dem Holzwuchs auch Rasen und Moos auf den Bergkuppen verschwinden, wird das Regenwasser in seinem Ablauf nicht mehr aufgehalten. Statt langsam durch allmähliches Einsickern die Bäche zu speisen, zerfurcht es in der Jahreszeit der starken Regenniederschläge die Berghänge, schwemmt das losgerissene Erdreich fort und verursacht plötzliche Hochwässer, welche nun die Felder verwüsten. Daraus geht hervor, dass die Zerstörung der Wälder, der Mangel an fortwährend fließenden Quellen und die Existenz von Sturzbächen drei Erscheinungen sind, die im ursächlichen Zusammenhang stehen. Auch wenn Humboldt die katastrophalen Folgen beschrieb, die das Abholzen der Wälder mit sich brachte, sah er den globalen Klimawandel selbstverständlich noch nicht voraus. Sein Verhältnis zur Natur war auch nicht so eindeutig, wie es manche Zitate von ihm nahelegen. Denn für Humboldt war die Natur auch eine Ressource. Und der Mensch hatte das Recht, sie zu nutzen, im Bergbau, wo er herkam, genauso wie in der Landwirtschaft. Das war das Denken seiner Zeit. Darin unterschied sich Humboldt nicht von anderen Forschern. Auf der anderen Seite sah er aber auch, dass die Natur Einfluss auf den Menschen ausübte, dass es faszinierend war, sich ihr zu nähern und ihre Strukturen zu studieren. War das schon ökologisches Denken in einer Zeit, in der es diesen Begriff noch nicht gab? Jutta Müller-Tamm, die als Herausgeberin an Humboldts sämtlichen Schriften mitarbeitete, hat dazu eine eindeutige Meinung. Will man präzise argumentieren, müsste man auch sagen, dass Humboldt früher schon, also auch bereits auf der Amerikareise, die Konsequenzen von menschlichen Eingriffen in die Natur registriert hat. Er hat also die Konsequenzen von exzessiver Abholzung, von Monokultur wahrgenommen. Er hat gesehen, dass die Folgen eines solchen Verhaltens eine Eigendynamik entfalten, die den Lebensraum des Menschen in Mitleidenschaft ziehen und zerstören können. Er hat natürlich mit seiner Geografie der Pflanzen ein Bewusstsein für das Eingebettetsein von Organismen in Umwelten geschaffen, das tatsächlich unabdingbar ist für das, was wir ökologisches Bewusstsein nennen. Andererseits ist die Entstehung von ökologischen Bewusstsein und der ökologischen Bewegung ein sehr vermittelter Prozess, in dem dann die Rolle Einzelner nicht zu hoch zu veranschlagen ist. Humboldts Konzeption der Natur als Kosmos, als ein wohlgeordnetes Ganzes, macht ihn, würde ich sagen, noch nicht zum Pionier der Ökologiebewegung, sondern zum Vertreter eines ganzheitlichen Naturdenkens, wie es andere von Heraklit bis Goethe in ihrer Weise auch vertreten haben. Er hat einzelne Beobachtungen gemacht zu Formen der Naturzerstörung. Das haben andere in dieser Zeit auch gemacht. Insofern würde ich sagen, wir können uns rückschauend auf Humboldt beziehen als jemand, der mit wachen Augen die Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Natur beobachtet hat, der auch versucht hat, das einzubeziehen in ein umfassendes Denken der Natur als Beziehungsgeflecht. Mit derartigen Etikettierungen als der Pionier der Ökologiebewegung wäre ich immer vorsichtig. Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 6. Mensch und Klima. Humboldt als früher Pionier der Ökologiebewegung. Feature von Hans Sarkovic. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Redaktion Dorothee Meyer-Kabig. Mehr Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.